Lies jetzt die Aufgabe 2. Aufgabe 2. Hallo Sven. Du, ich habe da ein kleines Problem. Ich glaube, dass ich zu wenig Taschengeld bekomme, nämlich nur 10 Euro in der Woche. Ich finde, das ist zu wenig. 15 Euro sollte ich wenigstens bekommen. Du bekommst doch 20 Euro in der Woche, oder? Ich muss mal mit meinen Eltern reden. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Hallo Sven. Du, ich habe da ein kleines Problem. Ich glaube, dass ich zu wenig Taschengeld bekomme, nämlich nur 10 Euro in der Woche. Ich finde, das ist zu wenig. 15 Euro sollte ich wenigstens bekommen. Du bekommst doch 20 Euro in der Woche, oder? Ich muss mal mit meinen Eltern reden.